Kapitel 6 Hörverständnis. Ich möchte einen Film sehen. Welchen denn? Ich weiß nicht. Einen neuen. Es gibt 2+2. Der ist ganz neu. Ist das ein romantischer Film? Nein, ein Abenteuerfilm. Gut. Ich gehe zur Videothek Fox und hole ihn. Nein, die ist zu. Geh zur Videothek Granade. Die hat sicher auf.